Teure Bibel, welch ein reicher Segen fließt durch dich ins Herz hinein. Ja, du sollst auf allen meinen Wegen meiner Seele Leuchte sein. Teure heilige Bibel, Born der Gnaden, uns von Gottes Huld gesandt, eine Leuchte auf den Lebenspfaden, unser Trost im Erdenland. Teure Bibel, welch ein Born der Gnaden in des Lebens Mühe und Last. Bin ich müde, matt und schwer beladen, du gewährst mir süße Rast. Teure heilige Bibel, Born der Gnaden, uns von Gottes Huld gesandt, eine Leuchte auf den Lebenspfaden, unser Trost im Erdenland. Teure Bibel, welche Seelenspeise, welch ein Licht in Nacht und Grauen, bist du uns auf unserer Pilgerreise, wenn wir fest auf Gott vertrauen. Teure heilige Bibel, Born der Gnaden, uns von Gottes Huld gesandt, eine Leuchte auf den Lebenspfaden, unser Trost im Erdenland.